Und ich lauf und lauf immer Step by Step. Ich lauf Richtung Horizont, einfach ganz weit weg. Ohne Sinn und Verstand, ohne Einfluss auf die Zeit. Vorbei an den Schatten meiner Vergangenheit. Vorbei an den Leuten, die mich aufgehalten haben. Mit ihren tausend Fragen möchte dazu nichts mehr sagen. Jeder will etwas haben, doch ich sag auf Wiedersehen. Ich bin es leid zu reden, ich muss jetzt was erleben. Mein Verstand fließt frei wie ein Fluss Richtung Meer. Die Brandung ist die Wahrheit und der Kopf ist leer. Du hast Fehler gemacht und du bereust es so sehr. Ich hab dir immer vertraut, doch wie lange ist das her? Wie lange hat's gedauert, bis du eingesehen hast? Du hast mich verraten und den Anschluss verpasst. Den Kopf frei bekommen, die Gedanken einmal ausschalten. Lass los, reißen wir so mal nicht aufhalten. Und ich lauf, lass die Sorgen hinter mir. Eines Tages find ich zurück zu dir. Du bist alles, was mich hier gehalten hat. Doch ich kann dich nicht mehr sehen. Als Entdecker reise ich und der Weg ist nie zu Ende. Von den Bergen Richtung Meer, ich such neue Kontinente. Mit dem Schiff Richtung Westen, dem Wind entgegen. Es gibt so viel zu sehen und ich bleibe nicht stehen. Alles was ich immer wollte war ein sorgenfreies Leben. Doch das sorgenfreie Leben sollte es für mich nicht geben. Spür den Regen auf der Haut, der ist kalt wie du. Und die Sterne in der Nacht, sie schauen uns zu. Es sind Erinnerungen, die sind für mich eine Qual. Und vieles was mir wichtig war, ist mir heute egal. Mit jedem Schritt den ich mache, entferne ich mich von dir. Ich muss gehen weit weg und dein Platz ist hier. Es gibt kein Wir, tu nicht so als hätte ich eine Wahl. Ich hab so viel gesehen, um zu sagen, ich wär normal. Der Strick im Genick, immer wenn ich Scheiße baue, frag ich mich, ob es dich gibt, wenn ich in den Himmel schaue. Und ich lauf, lass die Sorgen hinter mir. Eines Tages, bin ich zurück zu dir. Du bist alles, was mich hier gehalten hat. Doch ich kann dich nicht mehr sehen. Wie ein Schatten, ein rotes Licht am Horizont. Wenn die Sonne untergeht, nimm mich mit auf deinen Weg. Sonst ist hier für uns zu spät. Seh die Erde, die sich dreht. Spür den Wind, wenn er weht. Meine Wurzeln, die sind hier. Und ich sehe die Probleme, wie sich verschwinden im Nebel. Meine Füße platt getreten von den Meilen, die ich gehe. Wie Steine, die ich bewege. Sie liegen auf meinem Weg, wir leben nur um zu denken. Und alles ist so verdreht. Die Welt wird immer schneller und wir kommen nicht mehr mit. Schritt für Schritt gehen wir weg, doch wir bleiben weiter blind. Für alles, was wir nicht sehen, weil wir es dann nicht verstehen. Ich kämpfe weiter wie ein Löwe, muss meinen eigenen Weg und gehen. Und ich lauf, lass die Sorgen hinter mir. Eines Tages, bin ich zurück zu dir. Du bist alles. Was mich hier gehalten hat, doch ich kann dich nicht mehr sehen, wie ein Schatten in der Nacht. Kann.